sing. Le song. Sing. Le song. Sing. Le sing. Le sing. Le sing. Le sing. Qu'est-ce qui sonne à travers les personnes? Licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, la lumière, la lumière, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht. Von Susanne Amatusero. Translating signs into sound. Translating signs into sound. Translating signs into sound. Shout! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Out! Translating signs into sound. Translating signs into sound. Translating signs into sound. Licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, la lumière, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, licht, peut-être. Check, check, check. Test the mic. B, B, B, A, 1, 1, 1, 1, 1, 1. And I came to enter the center. Test. Test. Mic check. Mic check. B, B, B, B, B, A, 1, O, N, E, 1, 1, 1. MC Bullmouth is my name, and I came to enter the center. In einem Flugzeug 3000 Meter über dem Meer. In einem Flugzeug ein Mann zu dem Mädchen, das 3000 Meter über dem Meer sagt ein Mann zu dem Mädchen, das neben ihm sitzt. Wir werden uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass wir kosmisch gesehen nichts Besonderes sind. Ich nehme alles immer ganz persönlich und so kommt es. Ich nehme alles immer ganz alles persönlich. Um mich herum auch immer und so ganz kommt persönlich es, ist. Dass alles um mich herum auch immer ganz persönlich ist. Linger, linger, linger, linger, linger, linger, linger, linger, linger, tongue, tongue, tongue, tongue, tongue, tongue, tongue, tongue, tongue. Qu'est-ce qui sonne à travers les personnes? Listen to the number one voice. Sing. Listen to the second voice. Sing. Listen to the third voice. Sing. Listen to the voice number four. Sing. Listen to the voice number five. Sing. Listen to the voice number six. Sing. Listen to the translator. To translate from Latin transfere, to bear across, compare German übersetzen. Also in literal sense, see the translation of Elijah. Listen to the singer. Singer. Translation of signs into sound. Translation of signs into sound. Translation of signs into sound. Qu'est-ce qui sonne à travers les personnes? See Latin personare to sound through. See Etruscan perso, the mask. Translate a person into a tune. Translate. Das Rindvieh. Monsieur la Bouche. Der Kuhkopf. Monsieur le Boeuf. Kuhkopf. Mr. Größenwahn ist bei Rot über die Ampel gegangen. Mr. Megalomania. Bullmouth. Je t'aime. Bullmouth. Bullmouth. Speaker, speak. Speaker. Speakers. Speak. To the peak. Of the mystique. Speakers to the peak of the mystique. B. B. B. B, B, B, B, B, A, A, A, one, one, one, one, one, one, one, one, O, N, E, one, one, one, one, one, one, one, I speak to you all kinds of stars. Cause I am a native speaker. I speak erudite as I am. Seeker, listen, see me, MC Bullmouth, the master of the ceremony. Vielleicht sind die Wörter wie Quecksilberkugeln aus den Sätzen gesprungen. Vielleicht über die Terrasse sind die Wörter wie Quecksilberkugeln aus den Sätzen gesprungen. Über die Terrasse ins Meer. Vielleicht. Vielleicht sind die Wörter durch das Land des Hörbaren vielleicht bis ins Mögliche sind die Wörter gereist. Durch das Land des Hörbaren bis ins Mögliche gereist. Vielleicht haben sich die Wörter dort, haben sich die Wörter dort verwandelt. In Töne verwandelt. Vielleicht haben sich die Engel als haben sich die Engel verkleidet. Als Passanten verkleidet. Vielleicht war der in schmutzige Verbände gewickelte Fremde, der mir ein Ticket schenkte und dann durch den ganzen Bahnhof rief: Es ist übrigens erste Klasse. Der Götterbote Merkur. Sing, let's sing. Vielleicht tönt aus allem, was einen Namen hat, dreierlei. Denn vielleicht dreierlei. Ist alles, was einen Namen hat, erstens das Benannte. Denn vielleicht zweitens ist alles, es selbst, was einen Namen drittens, hat, was es erstens sein könnte, das Benannte, werden könnte und zweitens werden will. Es selbst und drittens, was es sein könnte und werden will. Vielleicht ist die Potenz von möglich. Weil Macht doch von Mögen kommt. vom Ausfüllen der Immigration Card, der 3000 Meter über dem Meer auf der Bordleinwand flimmert. Im Film vom Ausfüllen der Immigration Card, der 3000 Meter über dem Meer auf der Bordleinwand flimmert, heißt das Mädchen, das freundlich lächelnd seinen Namen, seine Passnummer, sein Reiseziel und den zukünftigen Aufenthaltsort in die dafür vorgesehenen Zeilen schreibt, Mademoiselle Petit. Translation of signs into sound. Translation of signs into sound. Translation of signs into sound. Stand barfuß im Kreis anderer Gäste in einer Wohnung irgendwo am Rand der Stadt. Und als die Gastgeberin einen Ich wurde eingeladen. Den sie stand barfuß im Kreis anderer Gäste in einer Wohnung irgendwo am Rand der Stadt, um ihnen allen zu zeigen. Und als die Gastgeberin einen Gegenstand, den sie von einer ihrer Reisen mitgebracht hatte, aus einer Glasvitrine nahm, um ihn allen zu zeigen, fiel ein Tukanschnabel auf meinen Fuß. Eine Berührung, die viel leichter war, als ich dachte. Nur ein leichtes Klopfen der Schnabelspitze auf die Mitte meines großen Zehs. Großes vielleicht. Horn auf Horn. Großer Zufall. Großes Zeichen. Großes vielleicht. Escape from the prototype, from the stereotype, and even from the tape. B-B-B-B-B-B-E-A-O-N-E-1-1. Don't trouble me, don't try to trouble me, 'cause you can't trouble me, can't you see? So Some try to select me, some try to neglect me, some try to correct me, inspect me, defect me, reject me, misdirect me. But I respect me, and I elected myself, the electric same self. The electric same self. The electric same self. Ich nicht gescheitert. Ich nicht gescheitert. Just a fighter. Highways, flyways, skyways. Skyways, highways, flyways, skyways, highways, flyways, skyways. Don't measure me with the ideas of convention. I don't need that kind of attention. I don't reflect your projection. I just reject your counteraction. You cannot translate my character into your figure. Intriguer. Cause I am a traveler. Traveling into another dimension. Indo-Germanic Zeng, to speak ceremonially, and compare Greek omphe, voice, prophecy, zing, zinga, zinge, earlier zenge, to cause to sing, compare German zeng. Greek tonus, stretching, tension from tini ein to stretch. For application to color, compare use of light and shade in music. Tone, klang, klangfarbe, note. Sun. Translate sound into life. Translate sound into life. Translate sound into life. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Light. Sun. Sun. Sun. Sun. Translate. Transform. Transform. Transform. Transform. Transform. Sun. Sun. Sun. Sun. Saxophone, no. Saxophone, no. Stay on phone. Saxophone, stay on. Sonne, sonne à travers les personnes. Vielleicht gibt es ein Gewebe aus Call and Response. Vielleicht ist es aus meinen Fragen gewirkt. Und während ich aus dem Fenster sehe und mich frage, ob alles, was ist, wirklich auch immer das ist, was es sein könnte. Vielleicht dringt ganz langsam, gibt es ein Gewebe aus Call and Response. Licht durch vielleicht Nebel und bringt ist es aus meinen Fragen gewirkt. Und während ich aus dem Fenster sehe und mich frage, ob alles, was ist, wirklich auch immer das ist, was es sein könnte, dringt ganz langsam und ohne, dass ich es erst merke, Licht durch einen Nebel und bringt 1000 Tautropfen zum Funkeln, sodass ich am Ende meiner Frage in eine leuchtende Weite schaue, wo vorher einfach nur ein Morgen war. Enter the center. Center. Licht von Susanna Amatosero. Musik Kojo Samuels, Gerhard Castenow und Clemens Winterhalter. Mit Love Newkirk, Ulrike Grote, Jareth Merz, Yoko Tawada, Nathalie David, Betty Lerner, Toki Adiyefa, Neil Fanfare, Jons Vukorep und Detlef Hugo. Ton und Technik Angelika Haller, Hans Scheck. Regieassistenz Christiane Klenz. Realisation Susanne Amatosero. Eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 1998.